Er war soeben bei mir, sagte plötzlich Raskolnikow und brach zum ersten Mal sein Schweigen. Von allen Seiten ertönten Ausrufe und alle wandten sich ihm zu. Selbst Pjotr Petrowitsch geriet in Aufwallung. Vor anderthalb Stunden, als ich schlief, kam er herein, wovon ich aufwachte, und er stellte sich vor, fuhr Raskolnikow fort. Er war ziemlich ungezwungen und heiter und hofft sicher, dass ich mit ihm in nähere Beziehungen treten werde. Unter anderem bittet er sehr um eine Zusammenkunft mit dir, Dunja. Und er bat mich, der Vermittler dieser Zusammenkunft zu sein. Er will dir ein Angebot machen. Worin dies besteht, hat er mir mitgeteilt. Außerdem teilt er mir die Tatsache mit, dass Marfa Petrowna eine Woche vor ihrem Tod dir, Dunja, 3000 Rubel vermacht hat und dass du dieses Geld in sehr kurzer Zeit erhalten wirst. Gott sei gedankt, murmelte Pulcheria Alexandrowna ganz erschüttert und schlug ein Kreuz. Bete für sie, Dunja, bekreuzige dich. Das ist tatsächlich wahr, entschlüpfte es Luschin. Nun? Und weiter? Drängte Dunja. Dann sagte er, dass er selbst nicht reich sei, weil das ganze Vermögen seinen Kindern, die jetzt bei der Tante leben, zufällt. Er sagte auch, dass er irgendwo nicht weit von mir abgestiegen sei. Wo aber, das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber was will er denn Dunetschka anbieten? Fragte die von der Überraschung ganz verwirrte Pulcheria Alexandrowna. Hat er es dir gesagt? Ja, er hat es mir gesagt. Was ist es denn? Ich werde später sagen. Raskolnikow verstummte und wandte sich seinem Glase Tee zu. Pjotr Petrowitsch zog seine Uhr hervor und sah nach der Zeit. »Ich muss in einer dringenden Angelegenheit weggehen und werde nicht länger stören«, fügte er mit merklich gekränkter Miene hinzu und erhob sich schon halb vom Stuhl. »Bleiben Sie, Pjotr Petrowitsch«, sagte Dunja. »Sie hatten doch die Absicht, den ganzen Abend hier zu verbringen. Außerdem schrieben Sie selbst, dass Sie wünschten, sich mit Mama auszusprechen.« »Das ist richtig, Avdotja Romanowna«, sagte Pjotr Petrowitsch mit Nachdruck, setzte sich wieder hin, behielt aber den Hut in der Hand. »Ich wollte tatsächlich mit Ihnen und mit Ihrer verehrten Frau Mutter sprechen und sogar über sehr wichtige Punkte. Aber da Ihr Bruder in meiner Gegenwart sich über gewisse Angebote Herrn Svidrigailovs nicht näher äußern kann, so wünsche auch ich nicht und kann auch ich nicht in Gegenwart von anderen über einige äußerst wichtige Punkte sprechen. Außerdem ist meine grundsätzliche und dringendste Bitte nicht erfüllt worden.«